Kerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits. Mit 123 Autoteile. Für Profis und Privatleute. Und für alle Kfz-Marken. 123 Autoteile. In Dülmen, Linnerstraße 11. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 70. Baby, my heart is too full as heart of 23. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. Bye.

Saturn heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Americano, quando si fa la mola sotto la luna, come te venen cade di I love you. Mehr Hits, mehr mehr Spaß. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Yeah. sind Nadine Rüffer und Andreas Kramer aus dem Radio Kiepenkerl Morgenteam. Wir haben eine große Bitte an Sie. Oh ja, Marktforschungsinstitute ermitteln gerade telefonisch die Einschaltquoten aller Radiostationen, auch bei uns im Kreis Coesfeld. Nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit. Diese Umfragen sind nämlich sehr wichtig für ein gutes und abwechslungsreiches Programm. Und das sagen wir doch. Dankeschön. Dankeschön. Und weiterhin viel Spaß mit Radio Kiepenkerl. 1, 2, 3 Autoteile, guten Tag. Ja, hallo, Hoffmann hier. Ich brauche für unseren Wagen so ein Dings. Also, ach, verdammt, so ein Dieter, was hat der Mechaniker gesagt? Hinterachslager. Genau, Hinterachs, Dings. Kein Problem, das haben wir da. Eins unserer zigtausend Markenersatzteile zu Discounterpreisen. 1, 2, 3 Autoteile. Wir verstehen Autoteile. Linnertstraße 11 in Dülmen. Das größte Modehaus im Münsterland auf über 3000 Quadratmetern? Natürlich Hollard in Südlohn. Da braucht man kein Outlet und auch kein Einkaufszentrum. Hollard in Südlohn. Das Besondere in Sachen Mode. Hollard.de. Meine Damen und Herren, wir begrüßen auch diesmal wieder ganz besonders herzlich an Bord die Hörer von Radio Kiepenkerl. Ja, die aktuelle Radio Kiepenkerl Hörerreise ist wieder ein echtes Highlight. Erleben Sie ab 21. Mai eine Woche mit der AIDA Mar, die Metropolen der Ostsee. Für Sie, liebe Hörer, hier im Kreis Coesfeld haben wir jetzt schon einige Kabinen reserviert. Zum Vorzugspreis buchen Sie jetzt dieses exklusive Reisehighlight. Klicken Sie radiokiepenkerl.de. Also über Küchen findet man ja so einiges im Internet. Mal gut, mal weniger gut. Aber die Homepage von Küchen Willemsen, stark, echt stark. Einfach klicken, küchen-willemsen.de. Nuttuln, Appelhülsener Straße. Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits. Mit 1, 2, 3 Autoteile. Für Profis und Privatleute. Und für alle Kfz-Marken. 1, 2, 3 Autoteile in Dülmen, Linnertstraße 11. One more time. One more time, I'm gonna celebrate. Oh yeah, stop the dancing. One more. Do with that. they keep asking where we're going next. Oh, we're chasing as the sun set. Got my mind on you. Doesn't matter where we are. der 80er, der 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf.